1. Im 30. Jahr, am 5. Tag des 4. Monats, befand ICH mich unter den Exilierten am Flaskebar, als sich der Himmel öffnet und ICH göttliche Visionen schaut. 2. Es war der 5. Tag des Monats im 5. Jahr nach der Wegführung des Königs Jojikin in die Gefangenschaft. 3. Dort, im Land der Chaldea am Flaskebar, empfing der Priester Hiskiel, der Sohn Busis, ein Botschaft vom Herrn, dessen Mark dort jutlich über in Kam. Für ICH beobachtet, wie ein gewaltigestem Wind von Norden heranzog, begleitet von einer großen Wolken lodendem Feuer, aus dessen Mitte wie glanzend Metall funkelte. 5. Aus diesem Feuer traten die Gestalten von Weyer Lebusen Herveer, die in ihrer Osren erscheining menschlichen Wiesen Arnolten. 6. Jeds dieser Wiesen besaß jedoch via unterschiedlich Gesichter und war mit via Flügeln ausgestattet. 7. Ihr Bein waren gerade geformt, warend ihr Huf denen eins Kalbs glichen und wie Paliert's Kupfer glanzten. 8. Unter ihren Flügeln und allen via Seiten hatten sie menschlich Hand, wobei sowohl ihr Gesichter als auch ihr Flügel ein Einheit bildeten. 9. Ihr Flügel beruhten einander, und die Wiesen anderten beim Gehen nicht ihr Richtung, sondern bewegten sich jewels geradlinig vorwärts. 10. Die Gesichter waren so gestaltet, dass sie vorn ein Menschengesicht, rechts ein Löwengesicht, links ein Stiergesicht und hinten ein Adlergesicht auf Wiesen. 11. Ihr Flügel waren nach oben hin ausgebreitet, wobei zwei Flügel das benachbart Wiesen beruhten und die anderen zwei den eigenen Körper bedeckten. 12. Jeds Wiesen bewegt sich one amwich vorwärts und folgte debi unmittelbar dem Antrieb des Geists, one sich beim Gehen am Zudrahen. 13. Zwischen den Lebusen war ein Anblick wie von brennenden Kollen oder lodenden Fackeln, wobei Blitz aus dem Hell Lugtenden Feuer hervorgingen. 14. Die Wiesen bewegten sich mit einer Geschwindigkeit hin und her, die dem auf Blitzen eins Blitzes glich. 15. Warend ICH dies Wiesen betrachtet, bemerkt ICH auf dem Boden neben jedem der via Lebusen Jewels ein Rad 16. Die Räder glanzten wie kostbare Chrysalith und waren allidentisch konstruiert, wobei erschien, als befand sich ein Rad innerhalb eins anderen Rads. 17. Sie konnten sich in all via Richtungen bewegen, one das sie beim Fahren ihr Ausrichtung andern mussten. 18. Ihr Radfelgen waren von beeindruckender Höhe und bei allen via Rädern ringsam mit zahlreichen Organ besetzt. 19. Wenn sich die Lebusen vorwärts bewegten, folgten ihnen die Räder, und wenn sie sich von Boden erhoben, stiegen auch die Räder mit Empor. 20. Sie folgten stets dem Geist, wohin diese sie auch führte, und die Räder erhoben sich gleichzeitig mit ihnen, die der Geister Wiesen in den Rädern wirkte. 21. Sobald die Wiesen sich bewegten oder stehen blieben, taten die Räder dasselbe, die sie untrennbar mit dem Geist der Lebusen verbunden waren. 22. Über den Kopfen der Wiesen befand sich einer Wulbung, die wie glanzend Kristall außer und sich majestätisch über ihnen ausbreitet. 23. Unter dieser Wulbung waren ihr Flügel ausgestreckt, wobei Jeds Wiesen zwei Flügel zur Berührung der anderen und zwei zur Bedeckung des Körpers nutzte. 24. Wenn sie sich bewegten, hort ich das Rauschen ihrer Flügel, das dem Tosen gewaltiger Wassermassen glich, beim Stillstand senkten sie ihr Flügel. 25. Auch oberhalb der Wulbung, die sich über ihren Kopfen befand, war ein Geräusch zu hören, waren die Wiesen mit gesenkten Flügeln inne hielten. 26. Über dieser Wulbung stand ein Thron, der Yaus Safer geformt schien, und auf diesem Thron saß ein Gestalt, die wie ein Mensch außer. 27. Von der Tail aufwart so ICH einen Glanz wie von schimmendem Metall, und abwart schien die Gestalt wie Lodens Feuer zu brennen, umgeben von hellem Licht. 28. Dieser Glanz ahnelte dem Regenbogen in den Wolken und einem Regentag und stellte die Herrlichkeit des Herrn dar, tief beeindruckt fiel ICH nieder und hort ein Stimm sprechen.